A15b. Sie sprechen kein R. Zwei Teller. Mit Käse überbacken. Ein schwerer Rotwein. Gemischter Salat. Oder lieber Espresso? Die Leber gibt es leider nicht mehr. Das schmeckt sehr lecker. Hier ist das Wasser mit weniger Kohlensäure.